Gottgeile Pfarrer, bekannt für seine ungewöhnlichen Vorlieben, hatte sich wieder einmal in seinem abgeschiedenen Studierzimmer eingeschlossen. Die Sonne stand tief am Himmel und ein sanfter Wind strich durch die Bäume vor dem Fenster. Pfarrer Heinrich, ein Mann mit einer Vorliebe für das Exzentrische, hatte sich heute etwas Besonderes vorgenommen. Er hatte eine frische Salami in der Hand, die er sorgfältig aus dem Kühlschrank geholt hatte. Mit einem teuflischen Grinsen auf den Lippen legte er sich auf den Bauch und zog langsam seine Hose herunter. Die Spannung war greifbar und er konnte es kaum erwarten, seine ungewöhnliche Fantasie in die Tat umzusetzen. Vorsichtig, aber entschlossen, führte er die Salami an die richtige Stelle. Mit einem tiefen Atemzug stieß er sie langsam in sich hinein. Ein Schauer lief ihm über den Rücken und er begann leise zu stöhnen. Die Empfindungen waren intensiv und überwältigend. Ah, Nigger, ist das geil, stöhnte er laut, während er sich vor und zurück bewegte, um das Gefühl der Salami in sich zu genießen. Seine Augen rollten vor Ekstase und er verlor sich in seinem eigenen Vergnügen. Die Minuten vergingen wie im Flug und Pfarrer Heinrich genoss jede Sekunde schließlich. Als er das Gefühl hatte, dass er nicht mehr länger aushalten konnte, zog er die Salami langsam heraus und ließ sich erschöpft, aber zufrieden auf den Boden sinken. Er lächelte, während er sich wieder anzog und wusste, dass dies eine Erinnerung bleiben würde, die er nie vergessen würde. Mit einem letzten Blick auf die Salami, die nun auf dem Boden lag, stand er auf und verließ das Zimmer, bereit, seinen alltäglichen Pflichten nachzugehen. Mit einem Geheimnis, das nur er kannte.